Martin Auers Geschichtenmaschine. In dieser Ausgabe hört ihr die Geschichte Der blaue Junge. Weit draußen hinter den Sternen ist alles ganz anders als hier. Und noch weiter draußen ist alles noch ganz anders als dort, wo alles ganz anders ist als hier. Aber wenn man ganz weit fliegen würde, ganz weit, ganz fern, dorthin, wo alles ganz anders ist als überall, dort wäre es vielleicht dann wieder fast genauso wie hier. In dieser fernen Gegend ist vielleicht ein Planet so groß wie unsere Erde, und auf diesem Planeten leben vielleicht Leute, die fast genauso aussehen wie wir, nur dass sie blau sind und ihre Ohren zuklappen können, wenn sie nichts hören wollen. Und auf diesem fernen Planeten war vielleicht einmal ein großer Krieg ausgebrochen, und viele der blauen Leute waren gestorben. Viele Waisenkinder waren zurückgeblieben, und auf den Trümmern eines Hauses, das die Bomben zerstört hatten, saß ein kleiner blauer Junge und weinte um seinen Vater und seine Mutter. Er saß lange Zeit so da und weinte, aber dann hörte er auf, denn er hatte alle Tränen geweint, die er gehabt hatte. Er klappte seinen Kragen in die Höhe, steckte die Hände in die Taschen und ging davon. Wenn er einen Stein sah, kickte er ihn fort, und wenn er eine Blume sah, trat er darauf. Ein kleiner Hund kam ihm entgegen, sah ihn an und wedelte mit dem Schwanz. Dann drehte er um und ging neben dem Jungen her, so als hätte er sich entschlossen, ihn zu begleiten. »Geh weg«, sagte der Junge zu dem Hund, »du musst weggehen. Wenn du bei mir bleibst, muss ich dich lieb haben. Und ich will in meinem ganzen Leben niemanden mehr lieb haben.« Der Hund sah ihn an und wedelte lustig mit dem Schwanz. Da fand der Junge ein Gewehr, das neben einem toten Soldaten lag. Er hob das Gewehr auf und zeigte es dem Hund. »Dieses Gewehr kann dich erschießen«, sagte er böse. Da lief der Hund fort. »Dich nehme ich mit«, sagte der Junge zu dem Gewehr. »Du wirst mein guter Kamerad sein.« Und er schoss mit dem Gewehr auf einen toten Baum. Dann fand er in einem Feld einen verlassenen Flugroller. Er setzte sich hinein und versuchte, ihn zu starten. Der Flugroller funktionierte. »Jetzt habe ich ein Gewehr und einen Flugroller«, sagte der Junge. »Die sollen jetzt meine Familie sein. Ich hätte auch einen Hund haben können, aber er wird vielleicht getötet werden, und dann werde ich verweinend sterben müssen.« Er flog mit dem Flugroller, bis er ein Haus sah, aus dem Rauch kam. »Dort lebt noch jemand«, sagte der Junge. Er flog um das Haus herum und schaute durch die Fenster. Es war nur eine alte Frau da, die etwas kochte. Der Junge stellte seinen Flugroller vor dem Haus ab, nahm sein Gewehr und ging hinein. »Ich habe ein Gewehr«, sagte der Junge zu der alten Frau. »Du musst mir etwas zu essen geben.« »Ja, ich würde dir auch so etwas geben«, sagte die alte Frau. »Du kannst dein Gewehr ruhig wegstellen.« »Du sollst nicht nett sein zu mir«, sagte der Junge böse. »Mein Gewehr kann dich erschießen.« Da gab die alte Frau ihm etwas zu essen, und er flog weiter. So lebte der Junge nun. Er richtete sich ein Versteck ein in einem verlassenen Haus. Wenn er hungrig war, flog er irgendwo hin, wo es Leute gab, und zwang sie mit seinem Gewehr, ihm etwas zu essen zu geben. Sonst flog er über die verlassenen Schlachtfelder und sammelte Teile von Waffen und Fahrzeugen, die dort liegen geblieben waren. Das brachte er alles in sein Versteck. »Ich werde mir einen riesen Panzerroboter bauen«, sagte er zu sich selbst. »Er wird 100 Meter groß sein und 100.000 Tonnen schwer. Und ganz oben in seinem Kopf werde ich meine Lenkkabine haben. Dann bin ich mächtig und niemand kann mir etwas tun.« Eines Tages kam an seinem Versteck ein Mädchen vorbei. Der Junge ging mit seinem Gewehr hinaus und sagte, »Du musst weggehen. Mein Gewehr kann dich erschießen.« »Ich will doch gar nichts von dir«, sagte das Mädchen. »Ich bin nur schauen gegangen, ob die Pilze wieder wachsen.« »Du musst weggehen«, sagte der Junge, »ich will niemanden bei mir haben.« »Bist du denn ganz allein?«, fragte das Mädchen. »Nein«, sagte der Junge, »ich habe ein Gewehr und einen Flugroller. Die sind meine Familie. Und eines Tages werde ich einen riesen Panzerroboter haben.« »Hast du denn niemand Lebendiges?«, fragte das Mädchen. »Ich hätte einen Hund haben können. Aber wenn man ihn getötet hätte, hätte ich vor Weinen sterben müssen.« »Ich habe auch niemand Richtiges«, sagte das Mädchen. »Wir könnten zusammenbleiben.« »Ich will niemand haben, den ein Gewehr erschießen kann.« »Ja, dann musst du dir eben jemand suchen, den kein Gewehr erschießen kann«, sagte das Mädchen und ging fort. Der Junge aber baute sich einen riesen Panzerroboter und setzte sich hinein. Ganz oben in den Kopf setzte er sich, dort, wo er die Lenkkabine eingebaut hatte. Dann machte er sich auf und fuhr in seinem riesen Panzerroboter durch das Land. Überall schrien die Leute, wenn sie ihn kommen sahen, und wollten davonlaufen, aber dem Riesenpanzerroboter konnten sie nicht entkommen. Der Junge hatte oben in seiner Lenkkabine ein Mikrofon, und alles, was er da hineinsagte, kam brüllend aus dem Mund des Riesenpanzerroboters. »Ist ja jemand, den ein Gewehr nicht erschießen kann?«, brüllte der Roboter. Aber wo immer er hinkam, liefen die Leute nur vor ihm davon. Und nie fand er jemanden, den ein Gewehr nicht erschießen kann. Eines Tages aber sah er von seiner Lenkkabine hoch oben, dass da unten jemand nicht weglief vor ihm, sondern stehen blieb und etwas hinaufrief. Er war aber so hoch oben, dass er es nicht hören konnte. »Vielleicht ist das jemand, den ein Gewehr nicht erschießen kann«, dachte der Junge und kletterte hinunter. Es war aber die alte Frau, die ihm damals Essen gekocht hatte. »Wolltest du mir etwas sagen?«, fragte der Junge. »Ja«, sagte die alte Frau, »ich habe von jemandem gehört, den ein Gewehr nicht erschießen kann. Ich dachte, das muss ich dir sagen.« »Und wer ist das?«, fragte der Junge. »Es ist ein alter Mann, der oben auf dem Mond wohnt.« »Dann muss ich ihn suchen«, sagte der Junge, »denn ich will niemanden haben, den ein Gewehr erschießen kann.« Und er legte einen Hebel um, und sein Riesenpanzerroboter verwandelte sich in eine Riesenpanzerrakete und flog mit ihm zum Mond. Oben auf dem Mond musste der Junge lange suchen, aber schließlich fand er den alten Mann. Der saß hinter einem Fernrohr und schaute auf den blauen Planeten hinunter. »Bist du der, den kein Gewehr erschießen kann?«, fragte der Junge den alten Mann. »Ich glaube schon«, sagte der alte Mann. »Und was siehst du da in deinem Rohr?« »Ich studiere die Leute auf dem Planeten unten.« »Kann ich vielleicht bei dir bleiben?«, fragte der Junge. »Vielleicht«, sagte der alte Mann. »Warum willst du denn gerade bei mir bleiben?« »Weil ich bei niemandem bleiben will, den man erschießen kann. Als meine Eltern gestorben sind, habe ich alle Tränen geweint, die ich hatte. Ich hätte einen Hund haben können. Aber wenn man ihn getötet hätte, hätte ich vor Weinen sterben müssen. Ich hätte auch bei einer alten Frau bleiben können oder bei einem kleinen Mädchen. Aber sie waren nicht gepanzert gegen Gewehrkugeln. Und wenn man sie getötet hätte, hätte ich vor Weinen sterben müssen.« »Es ist gut«, sagte der alte Mann, »du kannst bei mir bleiben. Mich kann niemand erschießen, denn hier gibt es keine Gewehre.« »Ist es nur das?«, fragte der Junge. »Na ja, nur das«, sagte der alte Mann. »Ich habe aber mein Gewehr mitgebracht.« »Schade«, sagte der alte Mann, »jetzt kannst du nicht bei mir bleiben. Dein Gewehr könnte mich erschießen.« »Dann muss ich also wieder gehen?«, sagte der Junge. Ja, sagte der alte Mann. Schade, sagte der Junge. Tut's dir leid? Fragte der alte Mann. Ja, sagte der Junge, ich wäre gern hier geblieben. Du könntest vielleicht dein Gewehr wegwerfen, sagte der alte Mann. Vielleicht, sagte der Junge. Na, und dann könntest du doch bei mir bleiben. Vielleicht, sagte der Junge. Und was würde ich dann tun? Du könntest durch dieses Fernrohr schauen. Dann könntest du vielleicht herausfinden, warum die Leute da unten Kriege führen. Und warum führen sie Kriege? Ja, ich weiß es auch nicht. Es hat wohl damit zu tun, dass sie nicht genug voneinander wissen. Dass sie so viele sind und ihr Leben so kompliziert ist, dass keiner weiß, was seine Taten für Folgen haben. Dass sie nicht wissen, woher das Fleisch kommt, das sie essen, und wohin das Brot geht, das sie backen. Dass sie nicht wissen, ob aus dem Eisen, das sie aus der Erde holen, Bagger gemacht werden oder Kanonen. Dass sie nicht wissen, ob sie das Fleisch, das sie essen, nicht anderen wegessen. Wenn sie sich so von oben sehen könnten, würden sie vieles vielleicht besser verstehen. Dann müsste man es ihnen zeigen, sagte der Junge. Vielleicht, sagte der alte Mann, aber ich bin zu alt und zu müde dazu. Da erst ließ der Junge sein Gewehr fallen, und es fiel durch den Weltraum hinunter bis auf den Planeten, und dort zerbrach es. Der Junge aber blieb lange, lange Zeit bei dem alten Mann auf dem Mond und schaute durch das Fernrohr und studierte die Leute da unten. Und eines Tages ist er vielleicht hinuntergeflogen und hat ihnen erklärt, was sie falsch gemacht haben.